Widerstand gegen internationale Sozialisten, autonome Linke und Kommunisten. Wir können unser Land nicht im Stich lassen, gemeinsam ein besseres Deutschland schaffen. Liegt über uns und unser Land, wir haben es schon lange erkannt. Warte nur ab, bis das Volk aufsteht, ihr Linken, euch will, ihr werdet schon sehen. Nicht zur Arbeit gehen, gegen Politiker, die nicht zum Land stehen, gegen Leute, die Märchen über früher ansichten, somit den ganzen Nationalstaat vernichten. Doch in ein paar Jahren ist es wieder soweit, Deutschlands Auferstehung in alter Herrlichkeit. Lügen über uns und unser Land, wir haben es schon lange erkannt. Warte nur ab, bis das Volk aufsteht, ihr Linken, euch, ihr werdet schon sehen. Lügen über uns und unser Land, wir haben es schon lange erkannt. Warte nur ab, bis das Volk aufsteht, ihr Linken, euch, ihr werdet schon sehen. Ihr Linken, euch, ihr werdet